Doch weil der Feind bei Tag und Nacht zu unserem Schaden wacht und unsere Ruhe will zerstören, so wollest du, o Herre Gott, erhören, wenn wir in heiliger Gemeine bieten, den Satan unter Füße treten. So bleiben wir zu deinem Ruhm, dein auserwähltes Eigentum, und können auch nach Kreuz und Leiden zur Herrlichkeit von